Der Kuchenbackwettbewerb. Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf hatte sich einiges vorgenommen. Den Kuchenbackwettbewerb gewinnen wir! Er war so siegessicher, dass er Bürgermeisterin Gutherz und den Fellfreunden eine Videobotschaft von sich neben einem Schokoladenheißluftballon geschickt hatte. Und der Preis für den besten Kuchen geht an mich! So schmeckt der Gewinnerkuchen. Vorsicht, Bürgermeister Besserwisser, von zu viel Kuchen bekommt man Bauchweh. Es stimmt, Sie haben im letzten Jahr den Kuchenbackwettbewerb gewonnen, aber dieses Jahr werden Sie das nicht. Ja, Herr Pfeffer gewinnt nämlich für die Abenteuerbucht. Stimmt's, Herr Pfeffer? Ich werde es versuchen. Also, wir haben keine Zeit zu verlieren. Bis heute Mittag müssen alle Kuchen entworfen und hierher gebracht sein. Was, bis zum Mittag? Das schaffe ich nicht. Das ist viel zu früh. Trotzdem legte Herr Pfeffer sofort los. Rubble, Marshall, wollt ihr Herrn Pfeffer nicht helfen? Ja, Herr Pfeffer lässt uns immer die Teigschüssel ausschlecken, wenn er Kuchen backt. Ja, aber steht ihm bloß nicht im Weg. Wir stehen nicht im Weg. Wir fragen ihn einfach, ob er Hilfe braucht. Das sah aber nicht so aus. Tut mir leid, ich habe keine Zeit für euch. Ich habe zu viele Kuchen im Backofen. Was für einen Kuchen wollen Sie denn backen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber es ist eure Zentrale als Kuchen. Cool! Ich hab mir gedacht, ich baue sie aus Kuchensteinen auf. Der kleine Alex zeigte auf ein paar kleine viereckige Kuchenstücke. So wie die, Opa? Ja. Wie viele brauchst du? Ungefähr 1000. Wie viele hast du denn schon? 3. Was? Mehr sind es nicht? Ich hab zu lange mit meiner Autorennbahn gespielt. Und Alex hatte auch vergessen, sein Spielzeug wegzuräumen. Aber Marshall schnupperte. Hier brennt etwas an. Meine Kuchen! Oh. Herr Pfeffer rannte in die Küche und kam mit 2 qualmenden Kuchenformen wieder. Wasserdüsen. Wassermarsch. Marshall war schließlich nicht umsonst der Feuerwehrhund. Ich muss wieder von vorne anfangen. Ich brauche Mehl und Zucker und Eier. Hier, halt mal kurz. Herr Pfeffer drückte Marshall kurzerhand die Eierpackung ins Maul. Wie soll mein Kuchen rechtzeitig fertig werden? Ich weiß wie. Mit den Helfern auf 4 Pfoten. Ja, das ist eine super Idee. Ja, natürlich. Ich rufe Ryder an. Dann werden wir rechtzeitig fertig. Ryder war gerade mit Zuma und Sky auf dem Spielplatz. Hallo, Herr Pfeffer. Was gibt's? Mir sind die Kuchen angebrannt. Ich muss noch mal backen und brauche Hilfe. Keine Sorge, Herr Pfeffer. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder, baut uns! Die Fellfreunde stürmten zur Einsatzzentrale. Auch Marshall, der immer noch die Eierpackung im Maul hatte. Was ist mit den Eiern? Nun ja, die verlor Marshall gerade. Aber er fing jedes einzelne Ei geschickt wieder auf. Doch als er den anderen hinterherlief, verlor er sie. Eines nach dem anderen landete auf dem Kopf seiner Freunde, die bereits in dem gläsernen Fahrstuhl warteten. Hoppla, tut mir echt leid. Ich hatte eigentlich nicht vor, Spiegelei zu machen. Der Fahrstuhl fuhr los. Doch bevor die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge schlüpften, machten sie sich erst einmal sauber. Das war aber auch wirklich nötig. Doch dann konnte es losgehen. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir müssen Herrn Pfeffer helfen, den Kuchen fertig zu backen und rechtzeitig zum Rathaus zu bringen. Marshall, du füllst mit deinen Wasserdüsen den Kuchenteig in die Backform. Schnell! Marshall macht's! Rubble, wir brauchen dich und deine Schaufel, um die Backbleche und Mehlsäcke anzuheben. Rubble ist der Retter! Rocky, du schneidest mit deinem Werkzeug Bausteine aus den Kuchen. Rocky rockt! Und Chase, du gibst über dein Megafon die Anweisungen. Das ist ein Fall für Kuchen. Ich meine Chase. Alles klar. Die Helfer auf 4 Pfoten legen los. Ryder sauste die große Stange hinunter, die bis zu seinem roten Quad reichte, das unten in der Garage stand. Chase und seine Freunde nahmen lieber die Rutsche. Und als sie im Erdgeschoss ankamen, machten sie schnell ihre Fahrzeuge einsatzbereit. Es dauerte gar nicht lange, dann waren sie auch schon unterwegs, rasten die Straßen entlang und über die Brücke. Und als sie das Restaurant erreichten, wurden sie bereits sehnsüchtig erwartet. Herr Pfeffer stand nämlich ziemlich ratlos in der Küche, mit einem Stapel Kuchenformen in der Hand. Aber Rubble wusste sofort, was zu tun war. Rubble ist der Retter! Zeit für meine Schaufel! Blitzschnell stapelte er die Kuchenformen mit seiner Schaufel aufeinander und nahm sie Herrn Pfeffer ab. Danke sehr, Rubble. Kein Problem. Dann brachte er sie hinaus und stellte sie nebeneinander auf einem langen Tisch ab. Der Kuchenteig ist fertig. Darauf hatte Ryder nur gewartet. Er hängte einen Schlauch in die Teigschüssel, der mit den Wasserdüsen von Marshalls Rucksack verbunden war, und gab dem Feuerwehrhund ein Zeichen. Es kann losgehen. Ruff, ruff, Teigmarsch! Marshall richtete die Düsen genau auf die Kuchenformen und füllte eine nach der anderen mit leckerem Teig. Auch wenn einiges daneben ging und Herr Pfeffer plötzlich aussah wie ein Schokoladenmann. Ups, wuh, wuh. Das wollte ich nicht. Ist nicht so schlimm. Der Teig schmeckte nämlich sehr lecker. Wuh. Teigmarsch! Das ist Bäcker. Ich meine besser. Als alle Formen gefüllt waren, brachten Alex, Ryder und Herr Pfeffer sie zurück in die Küche. In den Backofen. Wir müssen uns beeilen. Wir brauchen noch 997 Kuchensteine. Genau. Für das Ausschneiden der Steine war Mischling Rocky zuständig. Mit Hilfe seines Greifers schnitt er die fertigen Kuchen in genau gleich große Stücke. Herr Pfeffer, Ryder und Rubble stapelten diese dann aufeinander. Und der Kuchenturm wurde höher und höher, bekam ein Dach und einen Turm und sah irgendwann tatsächlich aus wie die echte Einsatzzentrale. Ja, das hast du echt gut gemacht. Wenn jetzt nichts mehr schief geht, reicht die Zeit vielleicht noch für die Glasur, damit der Kuchen noch viel schöner aussieht. Herr Pfeffer hatte kaum zu Ende gesprochen, da flitzte Rubble schon in die Küche und war blitzschnell mit einer Schüssel wieder da. Hier kommt die Glasur! Aber dabei übersah er eines von Alex' Rennautos, die immer noch auf dem Boden lagen. Vorsicht! Und die Schüssel landete auf Marshalls Kopf. Tut mir leid, Herr Pfeffer. Ich bin ausgerutscht. Wegen meiner Autorennbahn. Hätte ich sie nur weggeräumt. Das war ein Unfall, Alex. Aber jetzt muss ich eine neue Glasur machen. Ich glaube nicht, dass wir rechtzeitig fertig werden. Oder vielleicht doch? Ich bin sicher, dass wir es schaffen, wenn alle mitmachen. Ja! Sie teilten die Arbeit auf. Während die einen immer mehr Glasur zusammenrührten, strichen die anderen sie bereits auf die Kucheneinsatzzentrale und vergaßen sogar die Garagen nicht. Oh. Der Kuchen sieht toll aus. Zum Anbeißen, aber irgendwas fehlt noch. Die Rutsche. Die Rutsche fehlt. Die Einsatzzentrale ohne Rutsche? Das ging doch nicht. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen den Kuchen sofort zum Rathaus bringen. Rocky, wir laden den Kuchen auf. Wird gemacht. Mischling Rocky sprang in seinen Recycling-LKW. Megafon. Wuh! Und Polizeihund Chase dirigierte ihn genau zu dem langen Tisch, auf dem der Riesenkuchen stand. Okay, Rocky, schön langsam. Vorsichtig lud Rocky den Kuchen auf. Ganz vorsichtig. Langsam, langsam. Gut gemacht. Ja, ruff, ruff, ruff. Aber es gab ein Problem. Rocky, vorsichtig. Er wackelt. Er wird umfallen. Wir brauchen etwas, damit der Kuchen nicht umfällt. Hoppla. Alex war auf eines seiner Rennautos getreten und das brachte ihn auf eine Idee. Ich weiß. Wie wäre es mit... Es muss hier doch irgendwas Brauchbares geben. Ryder, Opa. Einen Moment, wir suchen gerade etwas. Damit der Kuchen nicht so wackelt. Warum nehmen wir nicht meine Autorennbahn? Wir legen sie um die Zentrale herum und das ist dann die Rutsche. Das ist eine super Idee. Auf geht's, Fellfreunde. Bauen wir die Rutsche. In Windeseile befestigten die Freunde die einzelnen Teile der Autorennbahn an der Außenseite des Kuchens. Und sie sahen wirklich so aus wie eine Rutsche. Wie gut, dass ich die Rennbahn nicht weggeräumt habe. Stimmt's, Opa? Stimmt. Wenn die Rennbahn nicht mehr rumgelegen hätte, wärst du vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Fertig. Jetzt kann der Kuchen nicht mehr umfallen. Und wir haben die Rutsche. Er ist bestimmt der Höchste. So, jetzt müssen wir uns aber wirklich beeilen. Die Zeit wurde knapp. Sehr knapp. Die meisten Teilnehmer waren nämlich bereits mit ihren Kuchen am Rathaus. Auch Captain Tollpatsch machte dieses Mal mit. Und das Beste an meinem fantastischen Fischkuchen ist, dass er nur aus Fisch ist. Natürlich sah er auch aus wie ein Fisch. Aber das gefiel nur Katzi. Die Glasur habe ich aus Fischschuppen gemacht. Katzi schmeckt er. Bürgermeisterin Gutherz stand neben Bürgermeister Besserwisser. Oh, und dort ein Heißluftballonkuchen. Wieder mal. Einmal Kuchenbackwettbewerbgewinner, immer Kuchenbackwettbewerbgewinner. Die Bürgermeisterin sah auf die Uhr. Wo blieben nur Herr Pfeffer und die Paw Patrol? In 10 Sekunden dürfen keine Kuchen mehr abgegeben werden. Ich zähle jetzt. 10, 9, 8, 7, 6. Oh nein! 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben's geschafft! Wenn auch in allerletzter Sekunde. Die Bürgermeisterin war so erleichtert. Ihr seid glücklicherweise noch rechtzeitig gekommen. Jetzt wird der höchste und leckerste Kuchen ausgesucht. Der Richter, der eigentlich Koch war, nahm seine Aufgabe sehr ernst und untersuchte jeden Kuchen genau. Jetzt kam er zu dem Heißluftballon von Bürgermeister Besserwisser und probierte. Der Kuchen schien ihm zu schmecken. Und nun holte er sein Maßband hervor. Doch der Einsatzzentralenkuchen, der genau daneben stand, war eindeutig höher. Der höchste? Alle hielten die Luft an, als der Richter nun auch von der Zentrale ein Stück probierte. Und ihr dann tatsächlich... Und der leckerste! ...den ersten Preis verlieh. Was? Der Sieger des diesjährigen Wettbewerbs ist Herr Pfeffer mit seinem Kuchen von der Zentrale. Alex, wir haben gewonnen. Ja! Alle jubelten den Gewinnern zu. Herzlichen Glückwunsch, Herr Pfeffer. Sie haben es verdient. Danke. Ohne dich und die Hunde hätte ich das nicht geschafft. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf oder Kuchen reicht. Dann wollen wir uns jetzt doch mal den leckersten Kuchen schmecken lassen. Ja! Na dann los, Freunde. Holt euch ein Stück. Ja. Das habt ihr euch verdient. Auch Bürgermeisterin Gutherz war hochzufrieden. Sie werden Ihren Heißluftballonkuchen im nächsten Jahr ein bisschen mehr aufblasen müssen, Bürgermeister Besserwisser. Ha! Das wird im nächsten Jahr ein Heißluftriesenballon. Wenn Ihnen nichts Besseres einfällt. Marshall, Rocky, Zuma, Sky, Chase und Rubble ließen sich den Kuchen schmecken. Und das hatten sie sich wirklich verdient.